Der Vogel der Wahrheit. Es war einmal ein Fischer, der wie immer seine Netze in den Fluss warf. Er wartete geduldig in seinem Boot und aß sein Mittagessen, als er ein seltsames Geräusch hörte. Während er am Fluss wartete, sah er eine Wiege aus Kristall, die den Fluss hinunter bis zu seinem Boot schwamm. Der Fischer griff nach dem kleinen Paket, in dem sich die Bezüge aus feinster Seide befanden, die er noch nie gesehen hatte. Er entfernte sie und sah in die Gesichter von zwei wunderschönen Babys. Das Herz des Fischers war voller Zärtlichkeit und er nahm die Babys mit nach Hause. Frau, sieh, wen ich heute im Fluss gefunden habe. Zwei Babys? Wir haben bereits 4 Kinder zu ernähren. Also, was hättest du lieber von mir verlangt? Sollten sie im Fluss ertrinken oder verhungern? Ich weiß. Nun, wenn wir genug Nahrung für uns 6 haben, werden wir genug für uns 8 haben. Das Essen war immer reichlich im Haushalt des Fischers. Und bald wuchsen die beiden Babys zu einem schönen Jungen und Mädchen heran. So sanft wie weise und gut erzogen wie rechtschaffen. Aber die anderen Kinder waren nicht nett zu ihnen und sagten oft Dinge, die gemein waren. Gib mir meine Puppe zurück. Vater hat sie mir mitgebracht. Ich dachte, er sagte, wir könnten uns alles teilen. Aber er ist nicht dein Vater, oder? Er hat dich im Fluss gefunden. Spiel doch mit eurer Kristallwiege. Das ist das Einzige, was dir gehört. Der Bruder und die Schwester waren manchmal so enttäuscht, dass sie zum Wald aufbrachen, um alleine zu sein. Dort nahmen sie das Brot, das sie vom Frühstück gespart hatten, und zerbröckelten es für die Vögel, die ihnen im Gegenzug viele Dinge beibrachten, wie die Sprache der Vögel, die Art und Weise, wie man in einem Wald lebt und wie man singt. Eine Nacht später waren die Kinder besonders gemein zu ihnen gewesen. Da entschieden sich die beiden. Egal wie sehr wir es versuchen, sie mögen uns einfach nicht. Mutter und Vater kommen in Schwierigkeiten. Denkst du nicht, dass es das Beste ist, wenn wir gehen? Mutter und Vater gehen morgen in die Stadt. Wir werden gehen, nachdem sie weg sind. An dem Tag, als der Fischer und seine Frau in die Stadt aufbrachen, verließen die Geschwister das Haus in den Wald. Sie gingen 3 Tage lang und als es Nacht war, wurden sie sehr müde. Plötzlich sahen sie eine Hütte in der Ferne. Sieh mal da! Denkst du, wir sollten hingehen? Wir könnten dort etwas Schutz suchen. Sie gingen zur Hütte und klopften, aber niemand war in der Nähe. Was machen wir jetzt? Nun, sieh dort, es gibt hier eine Bank. Wenigstens können wir hier übernachten. Also setzten sie sich auf die Bank, um sich auszuruhen, aber keiner von ihnen konnte schlafen. Als sie wach lagen und auf den Mond und die Sterne blickten, hörten sie plötzlich einige Geräusche. Es gab ein riesiges Geschwätz in den Bäumen in der Nähe. Und da sie die Sprache der Vögel kannten, konnten sie verstehen, was die Vögel sprachen. Du bist aus der Stadt hierher gekommen? Meine Güte! Wie konntest du nur an deine armen Freunde im Wald denken? Nun, nur eine Luftveränderung. Mir ist in letzter Zeit kalt geworden. Vögeln kann auch kalt werden. Hör zu. Was gibt's denn also Neues in der Großstadt? Oh, wie immer es ist, der arme König immer noch unglücklich. Nichts scheint ihm jemals Trost und Frieden zu geben. Es muss schwer für ihn gewesen sein, als die Königin und die Kinder verschwanden. Oh nein, sie ist nicht weg. Sie wurde im obersten Stock des Turmes eingesperrt. Was meinst du damit? Nun, ich habe es selbst nicht gesehen. Aber ich kenne einen alten Kuckuck, der im Schlossgarten lebt. Nur zu. Erzähl uns, was du gehört hast. Du weißt, dass der König eine schöne Frau geheiratet hat, in die er sich verliebt hatte. Ja, das wissen wir. Siehst du, die junge Frau war so weise, wie sie schön war. Und der König liebte sie sehr. Sie fand heraus, dass einige Palastbeamte und Minister den König betrügten. Und sie versuchte, sie zu entlarven. Wirklich? Ja, aber diese korrupten Beamten erfuhren davon. Und als der König in den Krieg ziehen musste, verhafteten sie die Königin und sperrten sie in einen Turm. Und der Prinz und die Prinzessin? Sie nahmen die Zwillinge, legten sie in eine Kristallwiege und schickten sie über die fließenden Wogen des Flusses. Der Kuckuck sagt, er hat es selbst gesehen. In dem Moment, als der Bruder und die Schwester von der Kristallwiege hörten, dachten sie an die Wiege, in der sie gelegen hatten und auf dem Fluss geschwommen waren, als der Fischer sie gesehen und nach Hause gebracht hatte. Spiel doch mit eurer Kristallwiege. Das ist das Einzige, was dir gehört. Hat der König nicht versucht, sie zu finden? Anscheinend sagten ihm die korrupten Beamten, dass die Königin aus Angst vor dem Krieg mit den beiden Kindern geflohen sei. Der König weiß nicht einmal, dass seine Frau in einem Turm eingesperrt ist. Was, wenn der echte Prinz und die Prinzessin in den Palast gehen würden? Würde der König sie erkennen? Du sprichst unsere Sprache! Ja, das haben wir. Einige Vögel wie du waren so freundlich, uns das beizubringen. Ah, die Kristallwiege, von der du gesprochen hast. Nun, wir wurden in die Wiege gelegt und über den Fluss geschickt, wo uns ein Fischer fand und nach Hause brachte. Das heißt, du bist der Prinz und du die Prinzessin? Nun, schau dir ihre charmanten Manieren an. Natürlich sind sie das. Aber wer wird ihnen glauben? Wie werden sie dem König beweisen, dass sie es sind? Es gibt einen Vogel. Den Vogel der Wahrheit. Den einzigen Vogel auf der ganzen Welt, der die Sprache der Menschen sprechen kann. Der Vogel ist sich jeder Wahrheit in der Welt bewusst. Nur er kann dir helfen. Wo können wir ihn finden? Da ist eine Hexe, die in einer Höhle im Lila Berg lebt. Sie wird dir den Weg zur Burg von Komm und Bleib immer zeigen, wo der Vogel gefangen gehalten wird. Aber bevor ihr die Burg betretet, sprecht mit der Eule, die nur ein menschliches Wort sprechen kann. Kreuzen. Ich danke dir vielmals. Wir werden alles tun, um zu unserem Vater zurückzukehren. Also gingen der Prinz und die Prinzessin in den Wald. Sie waren so glücklich und so begierig, ihren Vater zu treffen und endlich ihre Mutter zu befreien, dass sie ihren Hunger und ihre Müdigkeit vergaßen und weitergingen. Sie kamen schließlich zur Höhle auf dem lila färbenden Berg, wo die Hexe lebte. Sie klopften tapfer an die Tür. Wer wagt es, zu dieser unheimlichen Stunde hierher zu kommen? Meine Güte, was macht ihr hier? Wir müssen den Weg zum Schloss von Komm und Bleib immer finden. Das. Ihr könnt morgen früh gehen. Warum schläft ihr nicht bis dahin bei meinen Eidechsen? Danke, Ma'am. Aber wir wollen wirklich weiter dorthin gehen. Ich werde euch den Weg nur zeigen, wenn ihr mir Wasser des vielfarbigen Brunnens holt, der sich im Innenhof der Burg befindet. Sicherlich, Ma'am. Also gab die Hexe ihnen ein Glas, mit dem sie das Wasser des vielfarbigen Brunnens bringen konnten und ließ sie von ihrem Hund zur Burg führen. Wo ist die Eule? Die Vögel hatten uns gebeten, mit ihr zu sprechen, bevor wir die Burg betraten. Gerade dann hörten sie ein Geräusch. Die Eule. Gute Eule, wir müssen die Burg Komm und Bleib immer betreten. Wir wurden gebeten, mit dir zu sprechen, bevor wir hineingehen. Hat euch die Hexe den Weg gezeigt? Ja. Und hat sie euch gebeten, ihr Wasser aus dem vielfarbigen Brunnen zu holen? Ja. Tut das nicht. Füllt stattdessen das Glas der Hexe mit dem Wasser aus der Quelle, die neben dem vielfarbigen Brunnen fließt. Als nächstes geht ihr hinein. Es gibt eine Voliere mit allen Arten von Vögeln, von denen jeder schreien wird, dass er der Vogel der Wahrheit ist. Aber der wahre Vogel der Wahrheit wird in seiner Ecke sein, eine Silbertaube. Macht das alles sehr schnell, denn jeden Abend kommt ein Riese auf Geheiß der Hexe hierher. Danke, liebe Eule. Also taten die Kinder genau das, was die Eule gesagt hatte. Sie füllten das Glas der Hexe mit dem Wasser aus der Quelle. Sie gingen in die Voliere, in der die Vögel schrien. Ich bin der wahre Vogel der Wahrheit. Lügner, ich bin der Vogel der Wahrheit. Nein, ich bin es. Nein, ich! Die Kinder entdeckten den echten Vogel der Wahrheit, den sie sanft aufhoben und weg von der Burg liefen. Dann erreichten sie die Hexenhöhle. Ah, du hast also den wahren Vogel der Wahrheit gefunden, oder? Wo ist das Wasser aus dem vielfarbigen Brunnen? Verwandelt euch in Eidechsen, ihr beiden! Aber anstatt Eidechsen zu werden, begannen der Prinz und die Prinzessin zu leuchten und wurden stark, da das Wasser aus der Quelle magisch war. Als die Kreaturen in der Höhle das sahen, badeten alle in dem Wasser und die Hexe verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die Kinder gingen zum Palast, doch die bösen Diener wollten sie nicht hereinlassen. Wir dürfen ihnen nicht den Vogel der Wahrheit zeigen, sonst werden sie uns nie reinlassen. Wir werden ihnen einfach sagen, dass wir zum König wollen. Was macht ihr zwei Kinder denn hier? Wir wollen zum König. Wir haben ein kleines Geschenk für ihn. Wie könnt ihr es wagen, unseren König zu stören? Verschwindet, los! Doch der Vogel der Wahrheit flog aus der Tasche direkt durch das Fenster in die Kammern des Königs und erzählte dem König alles. Also, deine gute Königin ist in diesem Turm eingeschlossen und dein Prinz und deine Prinzessin warten vor dem Palast auf dich. Der König eilte hinaus und umarmte seine beiden Kinder. Die bösen Diener wurden verhaftet und die gute Königin wurde aus dem Turm befreit. Der König belohnte den Fischer und seine Frau für ihre Freundlichkeit. Und von da an lebten der Prinz und die Prinzessin glücklich bis ans Ende ihrer Tage bei ihren Eltern.